Book 2 63 63 Mengajukan pertanyaan 2 Fragen stellen 2 Fragen stellen 2 Saya memiliki hobi. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. Saya bermain tennis. Ich spiele Tennis. Ich spiele Tennis. Di mana lapangan tennis? Wo ist ein Tennisplatz? Wo ist ein Tennisplatz? Apakah kamu memiliki hobi? Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Saya bermain sepak bola. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Di mana ada lapangan sepak bola? Wo ist ein Fußballplatz? Wo ist ein Fußballplatz? Tangan saya sakit. Mein Arm tut weh. Mein Arm tut weh. Kaki dan tangan saya juga sakit. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Di mana ada dokter? Wo ist ein Doktor? Wo ist ein Doktor? Saya memiliki mobil. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Saya juga memiliki sepeda motor. Ich habe auch ein Motorrad. Ich habe auch ein Motorrad. Di mana ada lapangan parkir? Wo ist ein Parkplatz? Wo ist ein Parkplatz? Saya memiliki sebuah baju hangat. Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. Saya juga memiliki jaket dan jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Di mana ada mesin cuci? Wo ist eine Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? Saya mempunyai sebuah piring. Ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. Saya mempunyai pisau, garpu, dan sendok. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Di mana garam dan mericanya? Wo sind Salz und Pfeffer? Wo sind Salz und Pfeffer?